geschafft. Jetzt steht es da, unser kleines Haus in Louisiana. Jetzt kehren wir zurück in unser kleines Haus am Mississippi-Fluss in Louisiana. Nicht wahr, Anna?